Aber mein Gott, wenn sie doch wenigstens ein einziges Mal. Aber nein, nein, alles ist umsonst und es lohnt sich nicht, davon zu sprechen. Lohnt sich nicht. Denn mehr als einmal ist das Gewünschte schon da gewesen und mehr als einmal hat man mit mir schon Mitleid gehabt. Aber meine Natur ist ebenso. Ich bin ein geborenes Vieh. Da haben wir es, bemerkte der Wirt gähnend. Marmeladow schlug entschlossen mit der Faust auf den Tisch. So ist nun einmal meine Natur. Wissen Sie, mein Herr, ich habe sogar Ihre Strümpfe vertrunken. Nicht die Stiefel, denn das würde noch in der Ordnung der Dinge liegen, sondern auch die Strümpfe, Ihre Strümpfe habe ich vertrunken. Auch Ihr Tuch aus Ziegenwolle habe ich vertrunken. Ein Geschenk von früher her, Ihr Eigentum, nicht meines. Wir leben aber in einem kalten Zimmer und sie hat sich in diesem Winter erkältet und begann zu husten. Sogar Blut speit sie schon manchmal. Wir haben noch 3 kleine Kinder. Und Katharina Iwanowna ist vom frühen Morgen bis in die Nacht bei der Arbeit. Sie scheuert und wäscht, auch die Kinder wäscht sie, denn sie ist von Kindheit auf an Reinlichkeit gewöhnt. Aber sie hat eine schwache Brust und neigt zur Schwindsucht. Und ich fühle das. Fühle ich es denn nicht? Und je mehr ich trinke, umso stärker fühle ich. Darum trinke ich doch. Weil ich in diesem Trank hier Mitleid und Gefühl suche. Ich trinke, weil ich doppelt leiden will. Und er ließ, wie in Verzweiflung, den Kopf tief herabsinken. Junger Mann, fuhr er fort, den Kopf wieder erhebend, in Ihrem Gesicht lese ich etwas wie Kummer. Als Sie hereintraten, sah ich es gleich, und darum habe ich mich auch sofort an Sie gewandt. Denn indem ich Ihnen die Geschichte meines Lebens erzähle, will ich mich nicht vor diesen Müßiggängern an den Schandpfahl stellen, den übrigens alles ohnehin schon bekannt ist, sondern ich suche einen fühlenden und gebildeten Menschen. So sollen denn auch Sie wissen, dass meine Gattin in einem adligen Gouvernementspensionat erzogen worden ist und bei der Schlussprüfung vor dem Gouverneur und anderen Persönlichkeiten mit einem Schal getanzt hat, wofür sie eine goldene Medaille und ein Ehrenzeugnis erhielt. Die Medaille? Nun, die Medaille haben wir verkauft. Schon längst. Das Ehrenzeugnis liegt noch in ihrem Kasten. Und sie hat es vor kurzem unserer Hausfrau, der Wohnungswirtin, gezeigt. Obwohl sie mit dieser ständig ja nahezu ununterbrochen Streitigkeiten hat, wollte sie doch vor jemandem einmal ein wenig stolz sein können und von vergangenen glücklichen Tagen erzählen. Und ich verurteile das nicht. Ich verurteile das nicht. Denn nur das allein ist in ihrer Erinnerung verblieben. Alles Übrige ist wie Staub verweht.